Licht aus, Freunde. Es ist wieder soweit. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der von mir persönlich die Erlaubnis für Homeoffice hat im Podcast. Hier ist René, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge. Ja. Yeah. Wir haben heute den 26. März 2020. Erscheinungstermin wäre 2. April. Damit muss man sagen, willkommen in der Sommerzeit, René. Dankeschön. Ja, das heißt, das Wochenende war eine Stunde kürzer. Achso, werden die Uhren umgestellt? Jetzt hat er das verstanden, ja, René. Siehst du, Überraschungen sind immer gut. Ja, die Uhren wurden umgestellt. Oder wie man in Deutsch sagt, du wirst am Wochenende die Uhren umgestellt haben. Okay. Oder so ähnlich. Sagen jetzt wir ist mal nur die bitte, Frage, in welche Richtung. Ja. Also da gibt es ja diese Eselsbrücke. Und zwar stellt man natürlich im Sommer, oh nee, du hast es ja schon gesagt, die Nacht ist eine Stunde kürzer. Man stellt die Uhr nämlich nach vorne, weil wir stellen Dinge vors Haus. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber zurzeit kursieren ja diverse Sachen über WhatsApp. Und ich habe die Woche von jemandem was bekommen, da stand drauf, so ein Mist, jetzt stellen wir auch noch die Uhren um und müssen eine Stunde länger in der Corona-Krise warten. Nee, ist ja Quatsch, das ist ja eine weniger. Genau, habe ich ihm dann auch gesagt und das hat mir dann irgendwie gezeigt, dass viele Leute einfach nur blind Sachen weiterschicken, ohne drüber nachzudenken. Also falls ihr das auch bekommen habt, das war natürlich falsch, die Uhren wurden doch vorgestellt. Eine Frage, Stefan, wann genau wurden die Uhren denn vorgestellt? Also wann habe ich denn meine Uhr vorstellen hätte müssen? Am 1. April von 2 Uhr auf 3 Uhr. Danke, das notiere ich mir mal rückwirkend. Ja. So, falls ihr also noch... Falls ihr keine kurze Nacht hattet in den letzten Tagen, dann wird es Zeit. Dann wird es aber wirklich Zeit, ja. Das sollten stimmt. Wir schon Juni oder Juli haben, dann ist egal, dann haltet ihr auch noch die eine Stunde mit Verzögerung durch. Vielleicht gibt es auch gar keine Zeitumstellung mehr, wenn unsere Hörer diesen Podcast hören. Das kann ja auch sein. Wird ja auch oft diskutiert. Oder wieder. Oder wieder, genau. Haben sie wieder eingeführt, 2049. Genau. Genau, weil es kann durchaus sein, dass genau diese Sendung häufiger gehört wird, weil es wird ja quasi heute sowas wie ein Zeitzeugenbericht sein. Ja. Aus einer wirklich wilden Zeit, aus einer komplett surrealen Zeit, die wir vor 2 Wochen noch überhaupt nicht in Ansätzen absehen konnten. Ja, ich muss übrigens mal gerade korrigieren, weil ich lag mit dem Datum daneben. Kurioserweise, weil ich habe es mir falsch aufgeschrieben, am 29., das ist doch der Sonntag. Ach, am 29.3. war die Zeitumstellung. Ja, ich erinnere mich. Am 29.3. Ich erinnere mich. 29. Und damit kommen wir natürlich auch am 30. März raus. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das falsch aufgeschrieben habe, aber es macht Sinn. Dann lassen wir die April-Scherze stecken. Ja, die können wir erst im nächsten Podcast machen. Genau. Was zu lachen gibt es ja wie immer am Ende der Sendung. Und es gibt eine traurige Nachricht auch in dieser Sendung. Okay. Ups, Stefan. Würdest du die jetzt schon verraten? Gedanken. Nein, das mache ich zu dem gegebenen Zeitpunkt. Okay, gut. Stefan, aber es ist noch nicht informiert. Ist nicht der letzte Podcast, wollte ich sagen. Das lass dich überraschen. Nein, das ist okay. Nicht der letzte Podcast. Das ist alles gut. Du wirst nicht so betroffen sein, vermute ich. Ja. Ach so, okay. Aber du willst es unseren Hörern mitteilen. Ja, weil die Hörer betrifft's. Ach, die betrifft's? Okay. Nein, da so, bin ich jetzt spannend. Haben wir einen Cliffhanger gemacht hier für alle Mist. Seiten. Genau. Dann möchte ich hier mir kurz, René spricht Sachen mit mir nicht ab. Okay, haben wir. Nächstes Thema. René wirft hin. Genau. Ja. Nächstes Thema. Aktuelles Thema. Also wir haben im Moment so eine wirre Situation. Corona-Krise. Die wirkt sich definitiv auch auf den Podcast dieses Mal aus. Genau. Wir werden heute nochmal über die Corona-Krise sprechen oder vielmehr über die Situation, in der wir jetzt so stecken und den verschiedenen seltsamen Dingen, die einem da so hochkommen. Ja, denn das Leben hat sich ganz schön verändert in den letzten 2 Wochen. Massivst. Ja, ja. Was ist denn dein, also anders. Stell mal vor, du hättest vor einem Monat dir eine Situation aus der heutigen Zeit erzählt. Über welche Situation hättest du da am meisten oder bei welcher beschriebenen Situation hättest du gedacht, das kann nur ein blöder Scherz sein? Wie jetzt vor einem Monat oder wie? Genau, wenn du jetzt eine Situation von heute deinem Ich von vor einem Monat erzählt hättest, bei welcher Situation hätte dir dein Ich von damals einen Vogel gezeigt? Ach so, ja, nur dass ich kein Toastbrot kriege im Supermarkt zum Beispiel. Ja, also Toastbrot ist ja fast nicht das Einzige. Klopapier. Ne? Ja. Klopapier. Nudeln sind sehr, sehr beliebt. Tütensuppen, Nudeln, ja. Konserven. Milch. Richtig. Unglaublich, oder? Ja. Also es ändert sich auch gerade ein bisschen, stelle ich fest. Am Anfang war es ja wirklich, es gab keine Nudeln und kein Klopapier. Es gibt keine Hamster mehr, weil die alle Hamster kochen. Jetzt ist es so, es gibt bei uns zumindest wieder Nudeln, aber immer noch kein Klopapier. Ja. Und man witzelt ja schon, dass es Kochrezepte gibt also Rezepte mit Nudeln und Klopapier. Ja, der Postillon hat doch da so die besten Rezepte. Nudeln mit Klopapier. Ja. No. Da kommt es her, okay. Ich habe dich mit dir aus welcher Ecke, da kam nicht. Ja, also ich war neulich im Supermarkt und ich war mega erstaunt. Also ich habe mich ja mittlerweile an den Anblick leerer Regale gewöhnt. Ich muss auch dazu sagen, zu DDR-Zeiten war das nicht so schlimm. Oh, ich wusste, dass das kommt, jetzt der Vergleich. Ja, aber ist ja nun mal so. Und ich hatte tatsächlich, ich kam in den Laden und telefonierte gerade mit jemandem und sah Eier im Regal. Und da ist so ein Freudenschwall in mir hochgekommen, weil ich auch schon seit Wochen keine Eier kaufen konnte. Habe mich total darüber gefreut. Und da dachte ich auch so an diese Situation. Also zu DDR-Zeiten waren die Regale nicht komplett leer, da gab es halt einfach weniger Regale. Ne? Aber es gab was. Es gab Dinge, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt direkt vergleichen, ob es jetzt mehr oder weniger gibt, aber die Situation ist der schon sehr ähnlich, ne? Dass eben nicht alles im Laden verfügbar ist. Na, das, was wir als selbstverständlich hinnehmen heutzutage, muss man ja auch überlegen, ist in manchen Ländern auch nicht die Wirklichkeit oder Realität. Das stimmt, also da geht es uns natürlich in Deutschland schon richtig gut, also da können wir uns eigentlich nicht beschweren und das ist jetzt natürlich nur mal eine Extremsituation, die ich denke auch jetzt demnächst wieder fallen gelassen wird, weil die Leute jetzt langsam verstanden haben, dass die Supermärkte weiterhin offen haben und man keine Angst haben braucht, dass man nichts kriegt. Genau, aber dann gibt er die eine Kuriosität, gibt er der nächsten Kuriosität die Klinke in die Hand. Also wenn ich meinem Ich von vor einem Monat erzählt hätte, im Laden wird es kein Toastbrot geben, dann hätte ich vielleicht ungläubig geguckt und hätte vielleicht noch gesagt, na, vielleicht kann das sein. Aber hätte ich meinem Ich erzählt, dass die Kassiererin komplett in Malerfolie eingehüllt sind mit ihren Kassen. Echt? Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Also im Lidl bei uns ist es so, da sind Plexiglasscheiben zwischen Kassenpersonal und Kunde. Ach so, und haben sie so hochgezogen. Ja. Nur so ein kleiner Schlitz dann fürs Geld. Also so, nee, der ist ausgeschnitten. Der Teil, wo deine EC-Karte, der ist dann ausgeschnitten. Okay. Ja, und im Edeka ist es tatsächlich gewesen, dass die Kasse mit Malerfolie abgehangen war. Aha. Und da war ein kleiner Bereich, wo man dann zur Kassiererin Kontakt aufnehmen konnte. Echt? Ja. Nee, also in meinem Rewe nicht. Die haben Handschuhe an, ja, okay. Und bei Netto habe ich gesehen, stand ein Security-Mann an der Tür, der auch mit Handschuh und Mundschutz da war. Echt? Und die Leute eingewiesen hat, sozusagen. Ne? Und was ich interessant finde, auch diese Markierung auf den Böden, ne, im Supermarkt vor der Kasse. Die finde ich übrigens sehr entspannt, muss ich sagen. Also ich auch, ja. So das klappt Raum. Gut. Ja. Also ich hatte dann noch neulich kurz mit der Kassiererin gesprochen und habe zu ihr gesagt, dass ich eigentlich so ein bisschen Gefühl habe, dass das hier alles so entschleunigt ist durch diese Maßnahmen, ne, und eigentlich auch sehr entspannt. Du wirst nicht mehr von vorne und hinten bedrängt. Ne? Aber sie sagte, dass wohl das Aggressionspotenzial relativ hoch ist. Was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil wenn man bis 3 zählen kann, dann ist man wahrscheinlich auch in der Lage zu verstehen, dass die Kassiererin die Letzte ist, die irgendwas an der Situation oder irgendeinen Beitrag an dieser Situation hat. Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht, das würde ich unterschreiben, aber die müssen natürlich ausbaden, ne? Wenn die Menschen so gereizt und genervt sind. Ja. Ja. Auch kein leichter Job. Richtig. Ja, also einkaufstechnisch genau. Also da merkt man, da hat sich sehr viel verändert. Und also ich finde es, ich komme mir teilweise wirklich vor wie in so einem, wie im Film. Also wie in so einem postapokalyptischen Film würde ich gar nicht sagen, weil soweit ist es ja noch nicht. Aber also irgendwie ist es sehr seltsam alles. Als ich heute einkaufen gegangen bin, habe ich vorm Tierarzt auch eine sehr komische Situation gesehen. Da war ein Flatterband gespannt um die Tür rum, dass also so vor der Tür so ein kleiner Bereich war, der abgesperrt war. Und in diesem abgesperrten Bereich stand eine Tierärztin mit Haube und Mundschutz, also wirklich in fast Vollvermummung. Und die sprach mit einer Kundin, die hinter dem Flatterband stand, die mit dem Hund da war. Und hat dann eben vor der Tür quasi den Hund behandelt. Hat dann, ich habe nur mitgekriegt, die hat dem irgendwie gesagt, welche Medikamente sie dem Hund geben soll und ja, abgefahren, oder? Ja gut, man ist da flexibel in diesen Zeiten, ne? Also ich habe auch Fotos von Bäckereien gesehen, wo immer nur ein Kunde rein darf, der Rest stand immer im Abstand vor der Tür. Ja, die wissen sich da schon irgendwie zu helfen, damit sie nicht zumachen dürfen, müssen. Aber es ist also, du hast schon vollkommen recht, das ist eine Situation, die, ja, die hätte man so nie erwartet. Vor allen Dingen, dass sie so schnell kommt. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, im letzten Podcast haben wir ja auch so das Thema Italien vor ein paar Wochen, wo wir da die Zustände gesehen haben, wo man gedacht hätte, ah, das wird da garantiert nicht nach Deutschland so extrem kommen. Aber dass es dann doch so schnell geht und das Erstaunliche ist, dass die Regeln ja größtenteils eingehalten werden. Also die Stadt ist leer, man sieht keine Leute oder kaum Leute. Die Busse sind recht leer. Also die Leute finden sich damit ab und finden ihren Weg, wie sie sozusagen ihr Leben leben, wie sie arbeiten gehen, ob sie zu Hause arbeiten, mit dem Auto jetzt fahren. Das finde ich total erstaunlich, dass das funktioniert. Also finde ich auch, da wird jedem Einzelnen von uns wird da echt im Moment eine ganze Menge abverlangt. Ne? Ja. Wir haben ja, also es ist halt echt wirklich jeder Lebensbereich ja betroffen. Ne? Ich finde zum Beispiel unvorstellbar, dass Geschäfte nicht mehr aufhaben. Ne? Ich hatte jetzt die Situation, dass ich habe eine Hose, die ist halt kaputt und dann dachte ich so, na dann gehst du mal, da gehst du nirgendwo hin, weil es gibt gar keinen Laden mehr, der offen ist, wo ich mir eine Hose kaufen könnte. Ich muss also entweder übers Internet bestellen, was ich blöd finde, weil ich so der Typ bin, der halt nicht 5 Hosen bestellt und 4 wieder zurückschickt. Ja. Also, genau. Friseur, jetzt rächt sich das, dass du nicht nähen kannst. Ja, das ist ja nun auch nicht die Maßnahme. Also es ist auch nicht so, dass ich bei der kleinsten Kleinigkeit irgendwie gleich Dinge entsorge. Ne? Aber wenn es mal, also jetzt, wo ich in der Notwendigkeit, in der berechtigten Notwendigkeit bin, was kaufen zu müssen, ist mir das halt irgendwie nicht möglich. Ne? Friseur, ich dachte noch an dem Tag, wo wir den Podcast aufgezeichnet haben, den ersten, wo das so langsam losging, wollte ich noch zu einem Friseur gehen. Als es schon hieß, dass andere Läden wahrscheinlich zumachen müssen und Friseure noch offen hatten. Und ich dachte dann, ja, machst du mal in Ruhe. Ja, jetzt hat kein Friseur mehr offen. Ich hatte neulich eine Videokonferenz. Ich sehe aus, weiß ich nicht, wie Professor Brown von Zurück in die Zukunft. Du, so sehen wir alle in 2 Wochen aus. Ja. Weil keine Friseure aufhaben. Aber das stimmt schon. Das sind einfach Sachen, an die denkt man nicht und die kann man sich auch nicht vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Läden auch nicht wiederkommt. Also das ist, glaube ich, von einigen schon gehört, ne? Vollkommen klar. Ja. Restaurants sind ja, also du kannst das ja echt als Sternchen einsetzen. Ne? Also, es betrifft ja alles. Gastronomie, es betrifft Handel, ne? Das betrifft Sportgeschichten, ne? Also Dienstleistungen, genau. Es betrifft ja wirklich jeden. Ja. Also ich finde es wirklich, also ja, keine Ahnung, fehlen mir echt die Worte. Also das gerade mit Restaurants, also ich war, wenn wir auf Arbeit sind, du kannst ja nur noch bestellen, du kannst ja nirgendwo hingehen. Ja. Du kannst höchstens noch abholen, aber essen musst du irgendwie woanders. Ja, aber es gibt auch genug, also es gibt jetzt mittlerweile auch große bekannte Restaurantketten, die sind dann jetzt Geschichte, ne? Vapiano, Maredo. Ja, richtig. Das ist schon echt erschütterlich. Ja, also da, wie gesagt, bin ich echt gespannt, wie lange das anhält, dass diese totale Schließsache, also mit die aufgrund dieser Abstandseinhaltung und Kontaktsperre ist, die soll ja erstmal bis bis 6. April, ne, 5. April, glaube ich, bis zum Sonntag gehen. Dann wird neu entschieden und ich könnte mir vorstellen, da machen wir bald den Schwung zu den Zahlen, die aktuell sind, dass das noch weitergeht, dass das noch nicht reicht. Bevor wir jetzt zu den Zahlen kommen, weil die würde ich mir wirklich mal für die zweite Hälfte aufheben. Ja. Vielleicht noch zu, nachdem wir ja jetzt schon gemerkt haben, das wirtschaftliche Leben ist relativ eingeschränkt. Das ist ja auch noch nicht alles. Was ja auch nicht mehr stattfindet, ist Kita und Schule. Stimmt, ja. Und Bildungseinrichtungen haben alle zu. Das finde ich. Hobbys kannst du nicht machen. Musikschulen, alles zu. Alle Behörden. Theater, Kinos. Nur noch eingeschränkt. Ne? Ja. Also, genau, ja, wir wissen ja, was alles noch offen hat. Wir wissen, dass Apotheken offen haben. Wir wissen, dass Supermärkte offen haben. Physiotherapie. Apotheken. Und medizinisch notwendige Einrichtungen. Genau. Ja. Und das heißt jetzt, dass die ganzen Kinder zu Hause sitzen. Die wurden ja verfrüht jetzt in die Ferien geschickt und die sitzen zu Hause. Und da muss ich auch sagen, ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert. Ich krieg's ja mit, sowohl in Kita als auch in Schule. Die Kinder werden halt weiterhin mit Lehrmaterialien versorgt, ne? Jetzt über komplett neue Wege. Ich weiß es von einem Berufsschüler, den ich habe, der schreibt übers Internet demnächst eine Klausur. Da gibt es offenbar eine Plattform, die im Uni-Bereich sehr verbreitet ist und die wird jetzt auch von Schulen genutzt, also sowohl also von Oberstufenschulen, also Berufsschulen und von Gymnasien, die dann eben auf diesem Weg ihre Schule absolvieren. Also mit zu Hause rumsitzen ist nicht viel. Ne? Also das finde ich auch eine so einmalige Sache. Homeoffice für Kinder. Wahnsinn. Ja, Lernplattformen buben, echt, ne? Und genau, also der Hinweis ist ja auch richtig. Letztendlich sind das keine Ferien und das muss jedem klar sein, ne? Die sollen ja trotzdem irgendwas machen. Ich hab jemanden, mit jemandem darüber gesprochen, über das Schulthema und der hatte einen guten Vorschlag. Und zwar sagte der, man müsste eigentlich jetzt die Schule aussetzen, also sprich, keine Versetzung in die nächste Klasse, keine Prüfung. Und die Idee finde ich prinzipiell gar nicht so blöd. Also das wird logistisch wird das nicht funktionieren, da kommen wir gleich zu. Aber die Idee finde ich deswegen nicht blöd, weil in meiner Ansicht nach würde einem Schüler dieses eine Jahr jetzt nicht so kritisch fehlen. Ich wollte gerade sagen, verlierst du da nicht ein Jahr, aber gut, warum? Das kann man dann so oder so sehen. Ne? Ne, also das ist ja nicht zum Nachteil des Schülers. Also ich meine, gut, der kann halt dann in dem Fall ein Jahr später erst anfangen mit Arbeiten. Also das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Kritischer sehe ich es, du kommst ja, musst ja bei den Kitas dann dasselbe machen. Weil du kannst ja nicht an einer Stelle anhalten und auf der anderen Stelle Nachschub reinschieben, ne? Genau, den Gedanken hatte ich auch gerade im Kopf. Also wenn du jetzt sozusagen dieselben Klassen nochmal machst, irgendwie muss ja einer nachrücken dann. Und dann brauchst du ja wieder Plätze. Sozusagen. Richtig, das heißt spätestens aus der Kita, dann könntest du jetzt sagen, okay, nee, dann halten wir die Kita auch an. Das heißt, die Kinder, die jetzt in die Schule kommen würden, die bleiben ja noch ein Jahr in der Kita. Aber dann hast du mit Kindern, die jetzt gerade vor der Kita sind, da kannst du ja nicht sagen, die Eltern bleiben jetzt zu Hause noch ein Jahr länger. Also das funktioniert wahrscheinlich in der Realität dann tatsächlich nicht, obwohl ich es halt eigentlich eine ganz gute Idee finde. Genau, aber das ist halt die Krux, weil denk mal jetzt ans andere Ende der Schulkarriere. Du hättest dann ein Jahr lang keine Azubis für die Betriebe, weil ja keiner die Schule abschließt. Ja, richtig, das Ende kann man auch betrachten. Da ist die Frage, haben wir Azubi-Mangel? Ja. Ist das kritisch, Azubi-Mangel zu haben? Gibt es Berufsgruppen, die Weiß auf Azubis nicht. Angewiesen sind? Also ich finde es da fast. Ich glaube schon, ja, dass es Berufe gibt, wo sozusagen die Ausbildungsberufe Schlange stehen nach Azubis. Aber ich glaube, was man da jetzt schon erkennt an der kurzen Diskussion zwischen uns beiden, es ist halt nicht einfach und das ist nur ein ganz simples Beispiel. Und wenn du jetzt die ganzen anderen Bereiche nimmst, das ist echt krass, ne? Also das kann man gar nicht zu Ende spinnen. Das ist wirklich ein großes Problem. Und du hast ja schon angesprochen, also gerade auch im sportlichen Bereich, ne? Also ich sag nur Fußball-EM, Olympia, ja. Formel 1, Bundesliga, Handball, Basketball, Eishockey. Und da kannst du ein Sternchen auch, setzen, also eigentlich alles. Ja. Ne? Genau, ne? Also es ist halt eine Situation, die es so noch nie gab. Und ja, da muss man jetzt durch. Ja. Aber ich finde, wir machen das ganz gut. Ich finde auch, dass wir es ganz gut machen. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht von uns allen. Ja. Aber es wird nur noch schlimmer. Das ist halt das Problem. Ne? Je länger du zu Hause bist, das wird, glaube ich, richtig schwer werden für viele. Ich habe irgendwas gehört. Jetzt lass mich mal kurz versuchen, ob ich mich daran erinnere. Ich habe gehört, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Ich weiß jetzt leider, also ich habe auch eine Zahl gehört, die ist jetzt, trifft jetzt nicht auf uns zu, sondern das war irgendwie anhand von China als Beispiel, wo das schon eine Weile läuft, die soll um ein Dreifaches gestiegen sein. Hm. Naja, das ist so, wenn du jetzt so nimmst, einmal Familien irgendwie, wenn du wirklich die ganze Zeit aufeinander hockst und wenig Möglichkeiten hast zu flüchten, irgendwie auf Arbeit zu gehen oder ja, weiß ich nicht. Also es ist ja ein anderer Alltag und umgekehrt für Singles natürlich auch. Also die einen können nicht mehr miteinander leben und die anderen wollen nicht mehr hier oder brauchen irgendwie andere Menschen um sich. Also das ist wieder, betrifft wieder alle Kreise, ne? Ja. Alle sozialen Schichten. Und aus diesem Grund, das Single-Beispiel ist ja ganz gut, ne? Das trifft ja nicht nur auf Singles, sondern auch auf ältere Leute zu. Deswegen gibt es ja diese Regelung, dass man mit einem fremden Mensch halt in einer Gruppe sich treffen darf. Genau. Ja, und da war schon bei dem nächsten, was uns betrifft. Es gibt ganz klar eine weltweite Kontaktsperre. Richtig. Es gibt ja auch eine Reisewarnung weltweit, also die heißt, Deutschland ausgesprochen wir hat. Wir dürfen, also ich finde es ganz interessant, es war ja mal im Vorfeld von geplanter Ausgangssperre die Rede, ne? Und ich finde, sie haben es eigentlich ganz clever gelöst, das als Kontaktsperre quasi zu kommunizieren oder auch als Kontaktsperre dann abzuhandeln, weil das macht es, glaube ich, auch klar, worum es ja eigentlich geht, Kontakte zu reduzieren und damit die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Oder genau. Zu verlangsamen, richtig. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, verlangsamen. Weil es gibt ja Leute, die sagen so, werden doch sowieso 60% der Menschen damit infiziert werden. Ja, wenn das stimmt, heißt es ja nicht, dass man das jetzt noch so schnell wie möglich machen muss, sondern vielleicht macht es ja Sinn. Und ich glaube, das ist auch das Anliegen, das einfach ein bisschen auszubremsen und dadurch die Möglichkeit zu haben, nach einer Lösung für das Problem zu suchen. Genau, Zeit zu gewinnen. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, also diese besagte Ausgangssperre, was wäre jetzt der Unterschied zu dem, was wir jetzt haben? Die Ausgangssperre also wäre natürlich das, ein bisschen strenger. Naja, ich glaube, Kontaktsperre ist sogar noch weitreichender, weil das macht eigentlich, bei einer Ausgangssperre würdest du halt gucken, dass du, würdest du ja trotzdem viele Leute auf einen Haufen haben können. Nee, du sollst ja dann nicht raus. Also ja, du sollst ja in deinen Wohnungen bleiben. Und genau darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass du nicht raus darfst. Es geht darum, dass du dich mit niemandem treffen sollst. Und deswegen glaube ich, ist Kontaktsperre besser, weil Kontaktsperre deckt halt genau das ab, was nicht mehr geschehen darf. Ausgangssperre deckt das ab, weil es geht ja nicht darum, dass wir nicht raus dürfen. Die Kontaktsperre ist ja ein Ergebnis des nicht, oder die Kontaktsperre erzeugt ja dieses nicht raus dürfen automatisch. Genau, ne? Aber ich glaube, da sind sind halt noch viele Fragen offen. Letztendlich, klar, wenn man alleine rausgeht, passiert nichts, aber man soll ja letztendlich auch nicht rausgehen, wenn man nicht wirklich einen Grund hat, ne? Ja. So wurde es ja immer wieder gesagt. Und ja, wie gesagt, man merkt aber, es funktioniert, gerade diese besagten 1,50 Meter, die immer wieder genannt werden, Mindestabstand. Ja, die funktionieren nicht immer. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal die Situation, dass ich dachte, derjenige hat entweder kein Radio oder kein Fernseher. Oder ja. Er hat ein besonderes Bedürfnis nach meiner Nähe. Ja, gut, das kann ich nicht verstehen. Aber gut, letztendlich geht es auch nicht in allen Lebensbereichen. Ne? Also wenn du so erzählst, klar, Kontaktsperre, nicht mit vielen Leuten treffen, ist natürlich schwierig, wenn man jetzt einkaufen geht zum Beispiel. Und ja, da muss man wahrscheinlich drüber weggucken und muss halt besonders vorsichtig sein. Nee, das geht schon auch. Also ich versuche es, ich merke auch, also man hat dann tatsächlich diese Aufmerksamkeit darauf und dann ist schon das so, stimmt, dass man ja Leuten ihren Raum gibt. Ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir dadurch noch ein bisschen bewusster werden. Also plötzlich nimmt man tatsächlich Rücksicht, vielleicht aus Egoismus, weil man natürlich Sorge hat, dass der andere hochgradig verseucht ist und einen ansteckt. Ne? Oder weil genau man sagt, nee, man möchte selber, man möchte halt dem anderen auch den Raum geben, den er benötigt. Ja. Und den er dir gibt, ja. Das erwartet man ja auch von dem anderen. Ja. Ja. Nee, und wie gesagt, auch öffentliche Verkehrsmittel sind ja auch immer so ein kritischer Punkt. Und da muss ich sagen, funktioniert es ganz gut. Es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen. Gerade wenn man jetzt sich so die Sitze vorstellt in der U-Bahn, da halten die Leute Abstand, da ist immer ein Sitz frei zwischendurch. Dadurch stehen natürlich auch mehr Leute, aber es gibt auch Leute, die setzen sich dann rein da und dann hast du wieder fünf Leute nebeneinander irgendwie, was natürlich nicht sein soll. Und naja, bist du denn jetzt irgendwie mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nochmal gefahren? Nee. Gar nicht. Ich sitze hier seit wie vielen Wochen mittlerweile? Es fühlt sich total mega lang an, aber es ist gerade eine Woche, lange Haare. Ne? Das Zeitgefühl ist auch krass. Ich meine, heute ist schon wieder Donnerstag. Hä? Dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Wie schnell geht denn das schon wieder? Ich hatte den Moment gehabt, wo ich dachte so, oh ey, in den letzten Wochen ist aber viel passiert. Und dann habe ich es überlegt und habe festgestellt, warte mal, das war nicht in den letzten Wochen, das war in den letzten Tagen gewesen. Weil sich halt echt die Ereignisse dermaßen überschlagen haben. Nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Stefan, nein, ich bin tatsächlich jetzt schon eine Weile nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und die mich kennen, wissen dann, dass ich offenbar auch nicht arbeiten war. Zumindest nicht in richtig, der Form, weil du wie man machst. Es kennt. Genau. Ja. Na. Ja, ich versuche das auch ein bisschen zu mischen. Also ich habe jetzt kein Problem, auf Arbeit zu fahren, aber ich mache immer eine halbe Woche Homeoffice und eine halbe Woche versuche ich im Büro zu sein. Und das klappt bis jetzt ganz gut, weil so umgehe ich halt das. Ich merke halt im Homeoffice, es fehlt einfach die frische Luft. Also heute bin ich mal ein bisschen rausgegangen, aber schon alleine, wenn du früh aufstehst, du gehst halt nicht raus an die Luft, wenn du zur Arbeit fährst. Das fehlt, ne? Und es gab Tage, da hatte ich schon ein bisschen Kopfschmerzen vormittags. Nachmittags ging es dann, aber okay. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber letztendlich, ja, man muss auch im Homeoffice die Zeit finden, rauszugehen und dann funktioniert das auch. Das heißt, was ist dein Tipp? Was ist dein Tipp für Leute, die Homeoffice machen aktuell und die das vorher nicht getan haben? Also was ist so, wo du sagst, das habe ich mir zur Pflicht gemacht, um das bestmöglich jetzt abzuwickeln? Natürlich regelmäßig lüften. Viel trinken und zum Beispiel in der Mittagspause oder nach Feierabend dann mal eine Runde rausgehen. Ja. Bisschen spazieren gehen. Ja. Also für mich ist ja diese Situation jetzt. Auch Bewegung natürlich. Die fehlt da komplett, das stimmt. Nee, für mich ist die Situation so, also ich bin kein Freund von Homeoffice, weil, was einfach damit zusammenhängt, dass ich den direkten Kontakt brauche. Ne? Also in der Zusammenarbeit, finde ich, kann man sehr viel über den direkten Kontakt besser klären, als jetzt über irgendwelche Medien wie Telefon geht noch so, aber E-Mail ist da manchmal, nee, das ist alles, da kann man nicht, also da kommt kein Dialog zustande. Und gerade in kreativer Arbeit finde ich das total hinderlich. So, deswegen habe ich das auch in der Vergangenheit, obwohl es möglich gewesen wäre, auf ein Minimum reduziert. Aber jetzt bin ich dieser Situation quasi ausgeliefert. Und ich muss sagen, mein Leben entschleunigt das auch beruflich zum Teil. Also gut, das fängt schon damit an, dass ich natürlich durch den fehlenden Arbeitsweg viel später aufstehe. Ja, ich auch. Ich stehe auch eine Stunde später auf. Das heißt, ich bin schon so ein bisschen, wenn ich aufstehe, ein bisschen entspannter. Also nicht, dass ich sonst, wenn ich früh aufstehe, irgendwie so schlecht drauf bin oder so. Aber es ist schon, macht schon einen Unterschied, weil es ist mittlerweile ja auch heller. Ne? Das heißt, das Gemüt startet schon ganz anders. Dann hat man auch keinen Stress beim Frühstücken mit der Familie, weil muss halt meinen Bus nicht kriegen. Ne? Und dann gehe ich ganz entspannt ins Homeoffice. Was dann so? Ja, machst die Tür hinter dir zu. Die Tür hinter ziehst dich an, gehst raus, kommst wieder bis im Büro. Nee, anziehen tue ich mich in der Regel nicht. Das halte ich dann wie am Wochenende. Okay. Ich mache Homeoffice im Schlafanzug. Nein, okay. Natürlich ja, ist nicht. Ja egal. Könnte ich dir glauben sogar. Aber das Fertigmachen fürs Büro reduziert sich natürlich auch. Das heißt, das ist schon mal, da fängt der Tag schon mal ein bisschen entspannter an. So, dann ist es während der Arbeit sind die Störungen, die ich zumindest habe, extrem reduziert, dadurch, dass ich berufliches Telefon hier habe. Ist das eine Sache, die weniger klingelt? Dann ist es auch so. Müsst ihr euer Telefon nicht umleiten? Nee. Also bei uns, mein also wir haben noch teilweise Leute vor Ort, ne? Also im Homeoffice ist das dann nicht notwendig. Also ja. Aber wie erreicht man dich, wenn man dich anruft? Gar nicht. per Mail. Also die Anrufe, okay. Also der telefonische Weg fällt jetzt quasi weg und wird durch den Mailweg ersetzt, was auch Entspannung bringt, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, das glaube ich dir gerne, ja. Und dann ist es auch so, was ja auch wegfällt im Homeoffice, ist die was ich ja eigentlich sonst immer als Vorteil gesehen habe, diese direkte und permanente Kommunikation, ne, die zu jedem Zeitpunkt stattfinden kann. Und das bündelt sich dann eben, ne? Das heißt, wenn jemand jetzt eine Frage hat oder wenn man ein Problem besprechen will, dann macht man das nicht in dem Moment, wo es einem selber hochkommt, ne? Sondern dann guckt man, dass man das irgendwie konzentriert und dann konzentriert zu einem anderen Zeitpunkt klärt. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich auch zum Teil viel mehr an einer Sache arbeiten kann und vor allen Dingen zusammenhängend an einer Sache arbeiten kann, was dann natürlich auch zu einem guten Ergebnis führt. Absolut richtig. Also das ist so ein Punkt. Ich habe ja irgendwie Homeoffice, bin ich jetzt auch kein Fan von. Mach's jetzt aber notgedrungen. Aber bei uns ist es noch eine freiwillige Sache. Also Alte und Kranke haben wir natürlich ins Homeoffice geschickt und der Rest kann sich das aussuchen. Noch, wer weiß, wie die Regeln sich verändern in den nächsten Wochen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann einen Zwang gibt für Homeoffice. Aber wie bei euch sind bei uns auch noch Leute im Büro. Allerdings, Kommunikationsmedien sind dieselben wie im Büro, ne? Wie schon gesagt, Telefon wird umgeleitet. Wir haben unsere Kollaborationstools für die Zusammenarbeit. Und das, was du gerade geschildert hast, das kenne ich natürlich nur zu gut, ne? Also die Tür im Büro geht auf und schon steht einer da, hat eine Frage. Du wirst abgelenkt, aber das lässt sich halt auch im Homeoffice so nicht vermeiden, gerade wenn du jetzt in so einer Phase bist, wo schnelle Reaktion gefordert ist. Auf der anderen Seite lenkt das natürlich ab, aber man will ja auch, wenn man selber ein Problem hat, will man ja auch nach Möglichkeit, dass es schnell geklärt wird. Das muss halt so ein Geben und Nehmen sein. Aber es ist natürlich schwierig, da den Spagat zu machen zwischen ich reagiere jetzt sofort oder ich weiß, dass ich reagieren muss und mache es im Laufe des Tages irgendwie. Ja. Wobei ich denke, dass sich das gerade gut zurechtschüttelt. Also ich weiß, man kann natürlich nicht für jeden Beruf sprechen, muss man auch ganz klar sagen. Also das betrifft jetzt wirklich nur Jobs, die IT-Branche. Ja, oder vielleicht nicht nur IT-Branche, es gibt ja auch andere Sachen, die im Homeoffice komplett abzuklären sind, ne? Und ich glaube, dass da gerade auch gute Möglichkeiten ausgelotet werden, wie sowas funktionieren kann. Ich finde zum Beispiel, ne, dann habe ich jetzt, um mal kurz meinen Tag da zu Ende zu bringen, sitze ich hier quasi für mich, ne, habe meine Kommunikation, viel läuft, also es ist tatsächlich so, ich rufe regelmäßig für Absprachen dann auch einzelne Kollegen an, ne, und dann klärt man Dinge ab und dann geht man wieder in die Spur und macht sein Zeug. Und mittags gucke ich tatsächlich auch, dass ich vor die Tür komme, also das halte ich beim normalen Bürotag auch so, ne, dass ich mich 2 Meter an der frischen Luft bewege und das halte ich selbst im Homeoffice dann natürlich auch so ein. Das gleicht zwar nicht die komplette Bewegung aus, die mir fehlt, aber das ist auch der Grund, warum ich es dann nicht wegreduziere. Genau, aber meine Frage an dich, arbeitest du nach deinen gewohnten Arbeitszeiten oder nutzt du echt noch den Vorteil vom Homeoffice, dass du dich abends nochmal eine Stunde an den Rechner setzt oder so? Genau, also das ist jetzt ein Punkt, der sich gerade so ein bisschen rauskristallisiert. Also es ist tatsächlich so, da durch das Homeoffice und ich fahre eine Stunde normalerweise ins Büro, ist es so, dass ich automatisch fast länger arbeite, als ich sonst tun würde, weil... Willkommen im Club. Weil ich ja, mir fehlt der Heimweg, ne? Ja. Und ich habe auch schon darüber nachgedacht, wenn es Situationen oder Dinge gibt, die nicht so mega dringend sind, dass ich es mir natürlich vorstellen könnte, Arbeitszeit auch zu verlegen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht für mich persönlich eher ein Nachteil ist, wenn ich dann plötzlich um 21 Uhr nochmal loslege. Ne? Probier es aus. Ja, das sind so, genau. Und das ist, glaube ich, auch die Situation, in der wir jetzt alle so stecken, dass sich so Dinge gerade ausloten. Und ich glaube, der große Leitgedanke, der auch Homeoffice produktiv macht, ist, dass gerade jetzt ist es besonders wichtig, das eigene Unternehmen zu unterstützen, weil wir sehen gerade links und rechts von uns, wie Leute entweder in die Kurzarbeit gehen oder in die Arbeitslosigkeit. Genau, und letztendlich kann ja jeder Zuhörer mal so in sich gehen und überlegen, wie betrifft es seinen eigenen Job, vielleicht auch seine eigene Branche, wie ist es bei Freunden und Bekannten. Natürlich, wie wir schon gesagt haben, wird es einigen richtig schwer fallen, wiederzukommen. Einige werden verschwinden vom Markt, wohl oder übel, und andere werden nicht ohne Staatshilfen zum Beispiel weiterkommen, ne? Also da wird noch viel passieren und das bleibt halt total spannend. Und ich glaube, da sind auch ganz viele Schicksale im Moment, die um ihre Existenzen zittern. Ne? Definitiv. Also ich habe es im Freundeskreis und im Familienkreis, wo Leute auch massive Einschnitte erfahren jetzt, also berufliche Einschnitte und damit verbunden natürlich auch finanzielle Einschnitte durch diese Corona-Krise. Also wir haben es selber auch. Bei uns sind Kunden, große Firmen, richtig große Firmen, die jeder von euch kennt, kommen zu uns, also die Kunden von uns sind natürlich nur, kommen zu uns und sagen, können wir Verträge, die wir haben, ein bisschen finanziell reduzieren, weil wir haben hier ein Riesenproblem, ne? Eben, und da ist man dann auch kompromissbereit wahrscheinlich. Und das heißt, das geht dann auch, das heißt, da ist nicht nur einer betroffen, sondern wie in einer Kettenreaktion auch viele, die damit verbunden sind, ne? Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Haushalt lebst, wo jetzt einer in Kurzarbeit geht, dann bedeutet das automatisch ja auch für dich als Mitlebender, dass du da eben auch Einschnitte hast, weil plötzlich muss das Geld dann eben für mehr reichen, ne? Also man ist da echt nicht gefeit und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man heute noch nicht davon direkt erwischt wurde, kann man von Glück reden, aber man sollte sich vielleicht gedanklich schon ein bisschen darauf einstellen, was da eventuell noch kommt, wenn das länger anhält. Und ich meine, noch gibt es ja Bereiche oder Branchen, die öffnen dürfen, aber zum Beispiel Bäckereien ist bei mir so, alles was ich gesehen habe, die haben halt auch nur reduziert auf, ne? Also selbst die trifft es unter Umständen und ganz andere Bereiche. Die kratzen ja so schon am Existenzminimum. Richtig, ne? Richtig. Ne? Ja, also das ist echt krass. Und gerade jetzt in deinem Fall wollte ich ja sagen, vor 2 Wochen haben wir noch hier so geschwärmt von deinem Fernsehauftritt. Ja, und 2 Wochen später reden wir schon darüber, ja, dass es Kunden gibt von dir, die echt arge Probleme haben. Ne? Also so dicht liegt das zusammen. Und wie gesagt, vor 4 Wochen hätte keiner gedacht, dass wir heute an so einem Punkt sind. Die Entwicklung geht rasend schnell und ja, bin gespannt, wann die Kanzlerin das nächste Mal spricht. Ja. Guckst du dir das eigentlich an? Ich gucke mir das tatsächlich ich an auch, und ja. Ich muss auch dazu sagen, also nach meinem Gefühl machen die dort eine gute Arbeit. Weil, absolut. Also mir tut ehrlich gesagt die Kanzlerin oder Mutti tut mir auch ein bisschen leid, ja. Weil Angie. Die muss jetzt schon so viel durchmachen. Ne? Und dann muss es noch präsentieren, alles, ja. Ne, die hat, guck mal, welche Krisen die jetzt alle schon hat. Jetzt hatte sie gerade diese Flüchtlingsgeschichte am Hintern und jetzt kommt gleich das nächste Ding hinterher. Redet einer noch von den Flüchtlingen eigentlich? Nee, die sind gerade nicht so interessant. Ach so, okay. Flüchtlinge dürfte es rein theoretisch auch nicht geben, weil der Sicherheitsabstand muss ja 1,50 Meter sein und das ist auf so einem kleinen Boot gar nicht gegeben. Das heißt, das ist plötzlich auch gar nicht mehr lukrativ genug, dieses Business. Oh Mann. Nee. Also wirklich, ja, außerdem sind doch die Grenzen sind doch zu, oder? Und die Grenzen sind auch noch zu, es kommt noch dazu, ja richtig. Ja. Aber es ist halt immer so, wir können uns natürlich auch immer nur auf eine Sache konzentrieren und im Moment ist es halt dann die Corona-Krise. Genau, ja. Das Sommerloch-Thema. Ich habe übrigens eine Mieterhöhung bekommen im Februar habe ich ein Schreiben echt? Über eine Mieterhöhung bekommen. Den Bogen zur Corona-Krise schlage ich gleich. Auf jeden Fall kam diese Mieterhöhung in einem Moment, wo alle über den Mietdeckel reden, wo ich so denke, sag mal, hier wird gerade beschlossen, dass es den Mietdeckel gibt und ich kriege eine Mieterhöhung. Das Ding war, die Mieterhöhung sollte bis zum 31. März bestätigt werden von mir. Mhm. Ne? Also ich hätte, also die muss man ja anerkennen. Und das hatte ich, das lag jetzt am Schreibtisch, bin ich auch nicht zugekommen. Und die hätte ab 1. Mai gegolten. Und heute fische ich ein Schreiben aus dem Briefkasten, wo drin stand, Rücknahme der Mieterhöhung. Und dann steht da, ja, in Zeiten der Krise wissen wir, dass es ungünstig ist, wenn da noch sowas noch kommt. Und dass ihnen das, ja, dass sie halt diese Mieterhöhung zurücknehmen wollen, weil sie wissen, dass man jetzt genug andere Probleme hat, auch finanzielle Probleme. Und sie möchten halt auch einen Beitrag dazu leisten, einen unterstützenden. Ne? Und deswegen verzichten sie eben auf die Mieterhöhung. Und das fand ich schon echt einen netten Zug. Aber eben hast du noch gesagt, wie kann denn das sein? Kurz vor dem Mietendeckel noch die Mieterin. Und jetzt, so einfach jetzt ist heulst du schon rum, so nach dem Motto, oh, ist das ein cooler Vermieter. Ja, da sieht man mal, ja, wie das funktioniert. Ich habe nicht gesagt, das ist ein cooler Vermieter. Ich habe gesagt, das ist ein guter Zug. Ich glaube, ich weiß auch, wer dein Vermieter ist. Ja. Ja. Ich gucke hier jeden Tag auf das Logo. Die haben mir ein Haus gegenüber. Das ist ein Logo, so riesengroß. Ja. Naja, also ja. Nee, ich hatte neulich... Aber Stefan, ja. das ist so die Variante nach dem Motto, ich hau dir in die Fresse und du sagst so, oh, hast du dich schon damit abgefunden? Und dann sage ich, nee, mache ich doch nicht. Und dann denkst du, ich bin der großzügigste Mensch der Welt, dabei habe ich gar nichts gemacht. Das ist Psychologie. Psycho. Nee, also die haben ja jetzt auch gesagt, also in Zeiten der Corona-Krise... Ich fand's nett. Ja, natürlich ist das schon gut, aber in Zeiten von Corona haben sie ja gesagt, dass auch Mietschulden sozusagen, also du kannst, deine Wohnung kann nicht gekündigt werden und so weiter, da kommen die den Mietern schon entgegen, aber natürlich ist das ja nur ein aufgeschobenes Problem, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das verstehe ich überhaupt nicht, wie einem das helfen soll, weil das Geld aufbringen musst du nachher trotzdem. Gut, du fliegst nicht sofort aus deiner Wohnung, aber mit Verzögerung. Möchte man einen Vermieter, ja. Mit gut, Verzögerung, wir lachen genau. Arschtritt mit Ansage. Ja. Nee, das klingt ja, immer gut, positiv, also, aber es hat natürlich. Aber was soll man auch machen? Was soll man auch machen, ne? Genau. Ja, schwierig. Ich glaube, wir müssen uns mal mit Musik ein bisschen ablenken. Was hältst du davon? Ja. Also meine Uhr sagt genau dasselbe wie deine, Stefan. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns schon langsam so in den Song der letzten Woche rein. Jawohl. Das Songquiz. Ja, wir lenken euch jetzt ab. Wir bringen euch zum Schmunzeln. Ihr könnt ein bisschen euch von Corona ablenken. Wir hören noch mal ein bisschen Musik, obwohl, bevor gleich der neue Song kommt. Obwohl der Song ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil das ist ja eigentlich ein Schmuse-Song und wir sind leben ja im Moment in einer Zeit, wo das nur mit Leuten erlaubt ist, die mit einem in einem Haus wohnen. Genau. In einem Haus, sorry, in einem ja. Haushalt natürlich, nicht in einem Haus, in einem Haushalt. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, wussten wir damals ja, du, aber du nicht. Musst deine Songs halt passend raussuchen, weißt du? Ja, und Stefan, hast du denn erraten, welcher Song das beim letzten Songquiz gewesen ist? Ich hatte es erraten, aber ich habe jetzt gerade den Zettel nicht vor mir. Es war. Ich guck mal, ob es Richard Marx. Ja, Richard Marx mit Right Here Waiting for You oder so, ne? War genau. Das der? Ja. Genau. Ein sehr schöner Song, den mag ich. Aber der passt der natürlich auch. Das ist so ein abgebrochener gewesen, ne? Also ich fand Richard Marx die Songs von dem mal ganz cool, aber ja. Ich habe so das Bild, das war so ein ganz kurzer Typ, der immer gerade so ans Mikrofon rankam. Ja, so wie du halt, ja. Ich bin kein kurzer Typ. Naja, wegen ihm hat man den Mikrofonständer erfunden wahrscheinlich. Den höhenverstellbaren. Oder den versenkbaren. Ja. Aber wir haben einen neuen Song. Richtig. Jetzt wir wird haben einen gedanced. Neuen Song. Und ich kann leider nur einen einzigen Tipp geben. Dieser Song ist, auch wenn Stefan das anders sieht, von 1994. Nein. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und lass die Hüften wackeln. Eurodance. We'll be right back. So, Stefan, du hast einen Tipp? Den verrätst du natürlich nicht. Nein, und ich sagte, er ist von 93. Okay, dein Tipp ist, dass der Song von 93 ist. Und warte mal, über Telepathie empfange ich. Man bringt die Leute nicht auf eine falsche Fährte. Ach so, habe ich ihn falsch erraten etwa? Ich kann nur so viel sagen, wir lösen das beim nächsten Mal auf. Oh, du musst mir doch sagen, ob das richtig war. Nein, wir lösen das beim nächsten Mal auf. Also ob Stefan wirklich richtig liegt, das ist gemein, erfahrt ihr in der 30. Folge. Okay. Sprich, in 2 Wochen. Merken, und achso, traurige Nachricht. Oh, jetzt. Es ist die letzte Folge gewesen. Wieso das? Ich habe fertig. Nee, echt jetzt, René? Ich habe keinen. Ja, das Songquiz ist zu Ende. Wie viel waren es jetzt? Warum? Ich glaube, es waren 6. Waren das 6 gewesen? 6 oder 7, ja. Wieso, René? Das verstehe ich nicht. Das war doch überleg cool. Überleg mal, 14, also mindestens 12 Wochen lang gab es jetzt Musik oder Quiz, Musikquiz. Ja, die, ich sag mal so, die Songquiz-Staffel Nummer 1 ist erschöpft und aus. Wir werden uns natürlich was Neues überlegen und vielleicht kommt ja noch eine zweite Staffel. Muss ich mal gucken. Gut, das klingt schon beruhigend, aber ganz ehrlich, ey, in Zeiten von Corona, weißt du, uns wird alles genommen und jetzt nimmst du auch noch das Songquiz auch weg. Auch das Songquiz, ja. Ey, ich fasse es nicht, René. Ich bin echt enttäuscht von dir, René, muss ich sagen. Ich habe hier ein Schreiben von Merkel. Von Merkel? Hallo, René. Ja. Ihr duzt René. Euch, ja? Na, seit 2006. Ach so, okay. Ach stimmt, ja. Du kennst die Story. Ja, ne? Ich kenne es. Süddeutsche Zeitung. Du kennst sie auch. Wir sind ja beide eng mit ihr verbunden. Ja. Also, hallo René, bitte unterlasse das Ausblenden musikalischer Gesangsstücke, da sie zu Nähe zwischen zwei Menschen, die sich in einem Raum befinden, führen. Ah, okay. Deine Mutti. Ja. Gut, Mutti, machen wir. Alles also, klar. Es wird, wir planen, wir werden dieses Loch in irgendeiner Form füllen. Stefan spielt uns auf der Blockflöte Lieder vor und wir müssen erraten, was es ist. Ja, das können wir machen. Oder wir müssen raten, wie lange er dafür geübt hat. Oder so, ja. Oh je. Naja, aber das war ja dann wenigstens noch zum Abschluss der Staffel ein richtig flotter Knaller. Song, ja. Also, da muss ich sagen, René, da hast du dir auch wirklich mal Mühe gegeben. Ich finde aber, dass er auch wirklich relativ einfach zu erkennen ist. Also, ich hatte mir jetzt gerade nochmal angehört. Ich finde eigentlich, der war zu leicht. Und wenn ihr wisst, welcher Song das ist, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast@juba.de. Oder ihr nehmt Kontakt zu uns auf über Instagram. Das wäre podcast.iidi. Das ist der Accountname. Genau. Ja. Oder ihr macht es über iTunes oder Google Podcast oder keine Ahnung. Sagt uns mal, welchen Song ihr dort gehört habt. Ich sage, es ist sehr, sehr leicht, aber auch sehr, sehr schwierig. Und die Auflösung gibt es dann in 2 Wochen. Da bin ich gespannt, da kann ich jetzt 2 Wochen nicht ruhig schlafen. Da kannst du 2 Wochen nicht ruhig schlafen. Nein. Und ich habe zumindest, bin mir sicher, dass du in 2 Wochen wieder beim Podcast mit dabei bist. Ja, da kannst du mal von ausgehen. Na? Ja, so ist das. Na Mensch. Womit machen wir weiter, René? Natürlich bleiben wir beim Thema Corona. Ja, es kann nur das eine Thema sein. Wir wollen euch damit nicht belästigen, aber ich glaube, da ist auch im Moment viel Gesprächsbedarf. Und man muss ja mal ganz ehrlich sein, viel mit reden ist ja im Moment auch nicht, obwohl das so vielleicht nicht ganz stimmt. Also der persönliche Dialog bleibt ja nur aus. Ich nehme im Moment sehr viel Kontakt per Videotelefonie auf zu den Menschen in meinem Umfeld, die ich nicht sehe. Jein, also ich telefoniere auch sehr viel. Durch die Arbeit sieht man natürlich auch die Kollegen über Videochat. Und meine Telefonnutzung ist deutlich gestiegen auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe eine Sache, die ich auch sehr kurios, kann man in diesen Zeiten ja gar nicht sagen, aber die sich so in den Vordergrund gedrängt hat. Habe ich das richtig mitbekommen, dass die Formel 1, die ja in echt nicht stattfinden durfte, auf der PlayStation ausgeführt wurde? Das hast du richtig mitbekommen. Ich glaube, das war der große Preis von Bahrain. Der fand Sonntag vor einer Woche abends statt, virtuell. Der E-Grand Prix. Ja, das ist richtig cool. Habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich auch gut, dass spontan für Deutschland auch die Rechte bei Sky lagen und man das gesehen hat. Habe ich mir angeguckt, war ganz witzig. Und das gibt es natürlich schon länger, auch im Fußball gibt es das. Ich wollte Da gerade gibt es ja sagen, auch. warum machen wir nicht die Bundesliga auf der PlayStation? Ja, guten Tag, René. Guten Morgen, wollte ich nur sagen. Das gibt es schon lange. Da ist übrigens Werder Bremen deutscher Fußballmeister geworden bei der virtuellen Bundesliga, die auf ProSieben Max immer gezeigt wurde. Aha. Aha. Klasse. Mit FIFA 20. Okay. Ja. Ja, krass, krass. Auf jeden Fall, ne? Also vielleicht spielt man ja so auch die Bundesliga-Saison zu Ende. Also im Moment merkt man, sprühen Es die ist Leute nur so vor nichts los. Kreativität, Ja. ne? Ja. Und da merkst du mal, dass Langeweile manchmal auch sehr hilfreich ist. Ne? Weil da kommen halt so ein paar Sachen Ja. zustande. Und ich finde es halt interessant, dass einige Unternehmen die Langeweile auch versuchen, mit Zeug zu füllen. Ne? Ich habe gehört, die polnische Regierung hat wohl einen Minecraft-Server aufgesetzt, damit die Jugendlichen nicht vor die Tür gehen, sondern Minecraft spielen. Ja, ist doch eine coole Idee. Habe ich in WhatsApp gelesen von einem polnischen Minister, zu dem ich Kontakt habe. Über Angie hast du den vermittelt Nein, gekriegt. nee, habe ich tatsächlich in einer hoffentlich verlässlichen Newsquelle gelesen. Auch ganz wichtig in dieser Zeit, nur News lesen von Leuten, die man auch so kennt, dass die vertrauenswürdig sind. Also nicht die geilste Schlagzeile ist die beste, sondern da sichert euch lieber Der ab. Da wurde Inhalt ist gerade entscheidend. im Vorfeld, wurde da ja und auch jetzt noch viel Fake verbreitet, ne? Gaunereien um diese Corona-Geschichte herum sind jetzt sehr angesagt. Ne? Also sei jetzt irgendwelche vermeintlichen Karten mit Coronavirus-Informationen und wenn man da draufklickt, lädt man sich tatsächlich erstmal schnell einen Trojaner runter. Also aufpassen. Genau, seid nicht Sensations, naiv, denkt genau. drüber nach, was ihr macht. Genau. Ja. Sensationsgeilheit ist nämlich eine Achillesferse, die wird von Ja. so den Leuten sehr gern ausgenutzt. Und wo wir bei Karten und Verbreitung sind, ich habe gesehen, Stefan, dass du ja eine Karte, nicht eine Karte, du führst eine Tabelle oder hattest eine Tabelle geführt mit Zahlen, die ich sehr interessant fand. Ja, ich habe mal angefangen, wöchentlich sozusagen einmal die Woche in meinem WhatsApp-Status die aktuellen Corona-Zahlen auszugeben. Kannst du da also da muss man dazu sagen, die Informationen von Stefan basieren natürlich auf Medienberichten. Genau, auf Robert-Koch-Institut natürlich. Ah, Die okay. offiziellen Kannst du, Zahlen für Deutschland, ja. da würden mich zwei Sachen interessieren. Eine erstmal, die ich ganz besonders wichtig finde, nicht um das Thema zu entkräften, sondern um auch zu zeigen, dass wir hier nicht vor einer Zombie-Apokalypse stehen. Wie viel Prozent der Berliner sind im Moment offiziell, oder kannst du es für Deutschland sagen? Also, ich kann die letzten Zahlen von vor einer Woche nennen und da waren es, Für Deutschland, wie viel Prozent? ach, für Deutschland habe ich sie gerade nicht Okay, ne, dann sag parat. für Berlin. Das ist ja, an Berlin lässt sich das ja auch gut messen. Wie viel Also, Prozent der Berliner sind nach Stand letzter Woche infiziert? Wie viel Prozent? 0,02. 0,02 sogar, nicht 0,2? Jetzt überraschst du mich, weil ich habe nämlich eigentlich ganz andere Zahlen. Weil Ich wollte jetzt ich gar bin nicht der von Meinung, Berlin. ich hatte Ich schau 0,03 mal. gesehen. Ich hatte in deiner Statistik 0,3, nee, 0,03. Warte. Ja, 0,03 waren es sogar, Ja, genau. 0,03%. Ist die Also nicht Rate. 1%, nicht auch nicht 0,3%, sondern 0,03. Wie gesagt, also nur mal über die Zahlen nachdenken, weil das Gefühl, wenn man im Moment darüber nachdenkt, über die Corona-Krise, würde man ja meinen, 90% sind infiziert oder lass es mindestens 50% sein oder vielleicht 30 auch nur. Aber es sind tatsächlich 0,03. Das soll das jetzt nicht entkräften, das soll eigentlich nur aufzeigen, wie schnell offenbar mit sehr großen Maßnahmen reagiert wird, um aus 0,03% nicht 1% zu machen. Genau, wobei man natürlich dazu sagen muss, das Robert-Koch-Institut rechnet bei der Quote immer mit 100.000 Einwohnern, also pro 100.000 Einwohner. Ich habe es mir halt einfach gemacht, ich nehme einfach die Gesamtbevölkerung und da hat Berlin Ende 2018 3,5 Millionen gehabt. oder 3,6 sind es hier, genau. Und von den Zahlen her würde es bedeuten, dass unter 3.500 Einwohnern oder 3.500 Menschen in Berlin ist ein Corona-Fall. So kann man sich das bildlich vorstellen. Oder wie viele Menschen? 3.500. Ist einer, der Corona infiziert ist. Ja. Gut. Ich betone das nur deswegen, dass ich jetzt mit dieser Information da nichts runterspielen will, weil wir hatten in der letzten Woche auf Instagram einen von der Karin aus Österreich eine Reaktion auf einen unserer Audioschnipsel, die dort zu hören sind. Da ging es darum, dass wir über Panikmache bei der ganzen Corona-Geschichte sprachen. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen falsch rüber gemacht. Es geht darum, nicht das runterzuspielen oder gar zu verleugnen, ne? Sondern es geht, wenn wir über Panikmache reden, geht es darum, irgendwie die Unruhe zu stiften und Angst zu verbreiten, statt irgendwie mit Fakten zu arbeiten, ne? Also wie gesagt, diese Corona-Geschichte, das merkt gerade jeder von uns am eigenen Leib, ist eine echte Bedrohung. Und ich denke aber, wir sind mit den Maßnahmen, die da gerade getroffen werden und mit der Prozentzahl, über die wir da reden, gut dabei. Ne? Also, und ich hoffe auch, dass sich in den nächsten Wochen da eine Verbesserung einstellt und dass wir von 0,03% nicht auf 0,04 oder sogar 1% kommen, sondern in die andere Richtung wandern. Wobei, jetzt kommt nämlich das Aber. Ich habe mir ja für heute nochmal die Zahlen rausgesucht, sozusagen weltweit von den einzelnen Ländern. Aber ich kann mich erinnern, nachdem ich diese Zahlen hier für mich sozusagen gesammelt habe, ich habe das ja für Berlin, Sachsen, Brandenburg und Bayern gemacht, weil ich da Leute kenne. Für die ist, glaube ich, ganz interessant. Und das Erstaunliche war, Bayern hatte an dem Tag knapp 3.000 Infizierte und ein paar Tage später waren es plötzlich schon 4.000. Da ist innerhalb von ein, zwei Tagen ist die Kurve um ein Viertel angestiegen und das konnte man jetzt bei vielen Bundesländern verfolgen. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wir haben euch ja vor zwei Wochen auch die Zahlen, so ein bisschen die Top-Liste der Länder vorgestellt. Und wenn wir jetzt gleich die aktuellen Zahlen liefern, dann sieht man auch gleich die Unterschiede, die werden wir euch mal nachführen. Und stellt euch das einfach mal vor, wie die Unterschiede sind und sozusagen auch welche Maßnahmen in den Ländern greifen und was es für Auswirkungen hat. Also das finde ich halt total interessant. Und René, wenn du nichts dagegen hast, würde ich einfach mal loslegen. Ja, mach mal, mich interessiert es auch. Okay. Deswegen also, bin ich heute hier. Okay, danke schön. Genau. Fangen wir mal an. Ganz oben natürlich China weiterhin. China hat aktuell 81.000 Corona-Fälle, so rum. Ne? Vor zwei Wochen waren es 80.000. Und da sieht man mal, dass in China der Trend ganz klar rückwirkend ist, rückläufig ist. Die Zahl steigt nicht mehr extrem viel, wenn man das vergleicht in den zwei Wochen. Also ne? man könnte sagen, China erreicht möglicherweise bald ein Plateau. Mhm. Und von dem geht es dann hoffentlich nicht wieder bergauf, sondern eigentlich eher bergab. Genau, und von den 81.000 Fällen gibt es in China 3.200 Tote ungefähr. Stand, heute ist es 26.03. Ne? Auf Platz 2 natürlich das leidige Land Italien. Die haben auch richtig zu kämpfen. Die haben aktuell 74.000 Fälle. Und jetzt kommt's. Wir hatten ja den Fall China von 80.000 auf 81.000. Und Italien hat jetzt 74.000 und vor zwei Wochen, was denkst du, René? Wahrscheinlich irgendwas um die 40, 50. 12.000. Und das musst du dir mal vorstellen, ne? Und Italien hat doppelt so viele Tote aktuell von Corona. Über 7.500. Mhm. Na? Und jetzt auch nochmal ein Extrembeispiel. USA sind auf Platz 3 aktuell mit 68.900 Fällen. Und vor zwei Wochen, kannst du dich noch erinnern? Ja, da kann ich mich, glaube ich, dunkel dran erinnern, da lagen die mit Deutschland relativ nah beieinander und Deutschland müsste so um die 20 gelegen haben. Nee, damals waren die USA vor zwei Wochen noch auf Platz 8 mit nur 1.000 Fällen. Überleg mal. Ne? Und jetzt haben sie 68.000, inzwischen auch 1.000 Tote. sozusagen. Spanien kommt dann. Spanien hat aktuell 56.000 Fälle und vor 2 Wochen waren die noch auf Platz 6 mit 2.200 Fällen. Also man sieht schon an den Zahlen, die Kurve ist in Europa extrem nach oben gegangen und auch in den USA natürlich. Ne? Ja. Und jetzt kommt unser Land, René, Deutschland, 7. Platz vor 2 Wochen. Jetzt sind wir auf 5 mit 40.000 Fällen und vor 2 Wochen hatten wir noch knapp 2.000 Fälle. Das waren 2000. Und jetzt stell dir die Kurve vor. Ja. 2000 waren es. Ja, dann ist doch die Frage, liegt doch dann auf der Hand, was macht denn China anders? Oder hat China diesen steilen Die sind ja schon viel weiter, China. Ja. Ja, eben, die haben ja viel früher angefangen. Aber was ich interessant fand, die Todesrate. Wir hatten ja jetzt China 3000, Italien 7500, USA 1000, Spanien 4000. Und was denkst du, was Deutschland hat? Also ich weiß, dass es in Deutschland, wo relativ gering ist, da würde ich auf 1000 Maximum. Deutschland hat aktuell nur 229 Todesfälle von Corona. Mhm. Und das ist doch komisch, wenn man die Zahlen sieht. Da siehst du halt auch, dass Deutschland anscheinend ja doch ein ganz gutes Gesundheitssystem vielleicht hat, oder? Könnte man das daraus ableiten? Ehrlich, wahrscheinlich ist das, was jetzt auch andere Länder und wahrscheinlich Deutschland selbst auch analysieren wird. Erstmal, was macht China gerade? Mhm. Warum läuft es in Deutschland anders? Ne? Ja, aber wir haben gleich noch ein ähnliches Beispiel. Iran kann ich kurz sagen, von 9.000 vor 2 Wochen auf 29.000 gestiegen, über 2.000 Tote. Frankreich war letztes Mal noch auf Platz 5. Jetzt sind sie ein bisschen abgerutscht, in Anführungsstrichen. Das ist ja gut, wenn die abgerutscht sind. Von 2.200 auf 25.000 hochgegangen. 1.300 Tote ungefähr. Die Schweiz von 652 auf 11.000. Das ist halt auch krass. Inzwischen, ja, sehr interessant, habe ich auch erfahren, ging ja jetzt auch durch die Medien, Großbritannien fängt jetzt an, ne? Schlägt es jetzt richtig durch. Vor 2 Wochen ist es noch gar nicht in meiner Liste aufgetaucht. Inzwischen haben die 9.500 Fälle. Und schon 465 Tote, also mehr als Deutschland. Hm. Ja. Und Südkorea hat ja eine besondere Rolle, glaube ich, wenn ich mich erinnere. War das Südkorea? Weil die haben ja auch gravierende Ausgangssperren gehabt irgendwie, ne? Und vor 2 Wochen hatte Südkorea noch 7.700 Fälle. Und jetzt 2 Wochen später haben die 9.200. Also da ist es gerade mal um 2.000 Fälle angestiegen. Also da haben die Maßnahmen extrem geholfen. Ist da ist bei deinen Zahlen abzulesen, ob je mehr Fälle es sind, desto größer der Wachstum ist? Das kann ich hier nicht erkennen, weil ich nur die reinen Zahlen ausgedruckt habe. Ja. Ich meine so von den zwei, ich frage mich gerade, ob die, ob man erst eine bestimmte kritische Masse erreichen muss. Also man spricht ja auch von Herdenimmunität. Ob man erst eine bestimmte kritische Masse erreichen muss, ab der dann die Zahl nicht weiter ansteigt, beziehungsweise der Wachstum reduziert wird? Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich habe mal irgendwas gehört von so einer, es ist nicht so eine Überimmunität oder so, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung infiziert ist. Also ich habe mal was gehört von 60%. Also ich weiß nicht, ob wir kann sein, dass wir in der letzten Sendung darüber gesprochen haben, dass diese Herdenimmunität, keine Ahnung, ich habe da keine Hintergrundinformationen weiter, dass die bei 60% liegt und dass dann eben so eine Infektionsrate quasi abnimmt. Ja. Am Ende habe ich noch unser Nachbarland, die Niederlande. Vor 2 Wochen waren es 500 Fälle. Inzwischen haben die 7.400 Fälle innerhalb von 2 Wochen. Im Vergleich zu Deutschland doppelt so viel Tote an Corona. Schon krass. Und weltweit kann man sagen, es gibt 492.000 Corona-Fälle, also fast schon 500.000. Davon sind 22.000 Todesfälle und 119.000 sind inzwischen schon geheilt. Und wenn man das auch vergleicht, vor 2 Wochen waren es 125.000 ungefähr, jetzt 492. Da siehst du mal, dass es schon wie hat man exponentiell ansteigt, ne? Also die Zahlen sind schon echt erstaunlich, wenn man sie sich mal durch den Kopf gehen lässt. Und ja, also die zeigen eigentlich, wie wichtig diese Maßnahmen sind, die wir jetzt ja auch in Deutschland haben. Andere Länder, die haben wahrscheinlich viel zu spät angefangen, ne? Ja, die Zeit wird zeigen. Also ich finde wirklich, dass es echt harter Tobak ist. Und Angela Merkel hat ja in ihrer Ansprache gesagt, das fand ich ziemlich krass. Das war der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen innerlich schlucken musste. Sie sagte, wenn ich das richtig im Ohr habe, es werden viele Menschen sterben, ne? Und Freunde, Bekannte, Verwandte, ne, werden sterben. Aber wie viele da sterben werden, liegt halt in unserer Hand. Also ich fand es schon ziemlich, also dass dieses, also ja fast wie eine Garantie gibt, dass aus deinem Freundesbekanntenkreis oder Verwandtenkreis jemand sterben wird, das schiebt einem das Problem, was jetzt gerade vorherrscht, dann schon ziemlich nah auf den Pelz, ne? Ja eben, aber letztendlich ist es auch der rein statistische Wert, ne, wo man sagt, ja, aus jedem, von jedem muss wahrscheinlich jeder, weiß ich nicht, 20., 30. Freund erwischt oder so, ne? Statistisch, rein statistisch gesehen. Wobei ich auch interessant fand, ich habe mich halt immer gewundert, es gibt ja Kreise, zum Beispiel Heinsberg ist ja ganz bekannt in Deutschland, ne? Da gab es ja mit am Anfang die meisten Corona-Fälle. Hier in Berlin hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, gab es ein paar Clubs, wo auch viele Corona-Fälle aufgetreten sind. Und das Interessante ist wirklich, dass dort immer so eine quasi in Anführungsstrichen Epizentren sind, ne? Wenn du so Menschen hast, die auf einem Haufen sind, gerade in geschlossenen Räumen, geht das ganz schnell anscheinend. Und wenn man sich das wirklich so vorstellt, dann weiß man, wie wichtig diese Maßnahmen halt sind. Ja. Es gibt auch gute Grafiken, die das mal visualisieren, die halt zeigen, dass wenn du normalen Umgang hast, wie viele Leute du da ansteckst, über einen Monat gesehen, oder wie viele, sag mal, wie viele Infizierte daraus resultieren in einem Monat gesehen, und wenn du halt den Kontakt reduzierst, wie viele es dann sind, und wenn du halt den Kontakt so reduzierst in der Form, wie wir es jetzt haben, und das sind schon sehr starke Zahlen, weil die Infizierten, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf, aber die Grafiken geistern ja durch WhatsApp, Facebook, Instagram und weiß der Teufel was. Das ist schon ein frappierender Unterschied mit den Maßnahmen jetzt zu dem normalen Umgang, den man sonst haben würde. Auf jeden Fall. Es stimmt halt wirklich, wir haben es im Moment in der Hand, und das Schlagwort dieser Tage ist ja tatsächlich auch Stay Home. Und wenn ich mein Handy in die Hand nehme, was ich jetzt ja während der Sendung darf, weil ich gerade mit Stefan telefonisch verbunden bin, dann sehe ich oben links in der Ecke, wo mein Telefonanbieter steht Hashtag Stay Home. Echt jetzt? Ja. Wirklich? Ja. Was hast du für Anbieter? Bei mir steht... Den Rest lese ich auch vor. Hashtag Stay Home vf.de. Vf, was ist das denn? Vodafone. Ach so, okay. Bei mir sehe ich es gerade nicht, weil ich telefoniere. Ich kann das... Ich werde das mal nachher in die... Ich werde das mal bei Instagram hochladen. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Also das ist... Das ist, ich glaube, das ist auch so dieser Leitgedanke, der jetzt viele Menschen, obwohl sie alle bei sich zu Hause sitzen, miteinander verschweißt. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause, genau. Das haben ja die großen Fernsehsender auch eingeblendet die ganze Zeit. Ja, die profitieren ja komplett davon, würde ich mal behaupten. Genauso wie Radio. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel Radio gehört, wie ich es jetzt tue. Mhm. Übrigens hast du gelesen, dass die bei RTL hat doch irgendwie abends jetzt immer so eine Corona-WG mit Oliver Pocher, ja. Günther Jauch und so weiter. Ach, läuft das bei RTL? Ich dachte, das läuft irgendwo bei Instagram oder so. Nee. Total langweilig, und heute habe ich gelesen, RTL zieht die Reißleine. Ja. Ach, ich dachte, das wäre so privates Engagement. Ich habe nämlich was gesehen, dass Sido auf Instagram seinen prominenten Freundeskreis aufgerufen hat, mit ihm zusammen freitags von 8 bis 18 Uhr, ich glaube, auf Instagram als Livestream so ein bisschen die Leute zu unterhalten. Ja, ah, okay. Also dann war das mit Pocher und so offensichtlich so eine abgefegte Fernsehscheiße wieder. Na, also diese Initiative Stay Home kommt ja irgendwie auch von der Bundesregierung und die Künstler nutzen, greifen das auf und machen auf Instagram Videos, wo sie halt dazu auffordern, Stay Home, ne? Und diese Comedy-WG bei RTL war halt, da ja Oliver Pocher zum Beispiel Corona hat und zu Hause bleiben muss, die waren halt wie in so einer Telefonkonferenz, Videokonferenz, ne? Hast du von jedem das Bild gesehen und haben sich einfach unterhalten. Also, und da merkst du mal, auf Krampf lustig sein funktioniert halt auch nicht. Und da sieht man ganz klar, wie Fernsehen funktioniert. Ne? Weißt du, da haben wir schon Corona und dann muss man sich die Leute auch noch angucken. Ja. Ja, schlimm. Nicht jeder, der lustig im Fernsehen rüberkommt, ist auch in Wirklichkeit lustig. Genau, aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Außer Joko. Ja. Da möchte ich mal die Chance nutzen. Nee, shit, ey. Eigentlich wollte ich jetzt was über das So, René hat gerade ein technisches Problem. Ich höre ihn nämlich gerade nicht mehr. Doch, jetzt höre ich ihn wieder. Ich wollte gerade Unsinn machen. Ich habe es mir gespart, nachdem ich die Sendung, die wir beim RBB aufgezeichnet haben, so versaut habe, tontechnisch, mache ich nicht das, was ich gerade vorhatte. Ich wollte eigentlich mal den Joko-Aufruf einspielen gerade. Ja, könnt ihr euch selber angucken, müsst ihr bei Instagram schauen. Der hat das sehr schön appelliert, dieses Zuhausebleiben. Ja. Ich will was Witziges, René. Ja, ist es schon wieder soweit? Du merkst, wir verstehen uns, ne? Ich brauche nur das richtige Stichwort. Ich bin ja Souffleur sozusagen. Heißt doch so, ne? Ja, das hat aber, glaube ich, jeder, der unseren Podcast seit 3 Folgen gehört hat, der wartet auch schon drauf. Verstanden. Ja. Genau. Jetzt wird es wieder lustig. Endlich. Ab jetzt wird es lustig. Bis jetzt war es nicht endlich lustig. Endlich gibt es was zu lachen. Genau. Na? Der Witze-Hattrick. Witzbattle in Folge 29. Und René, hast du dir heute auch wieder irgendwelche Weisheiten oder irgendwie ausgedacht wie beim letzten Mal? Ehrlich gesagt, ich hatte ja das Problem, durch Homeoffice, hast du ja schon festgestellt, ist mein Tag irgendwie Zeit kürzer. Mehr. Ja. Habe ich keine Zeit mehr. Deswegen hatte ich so ganz schnell so nebenbei mir 2-3 Sachen aus meinem Notizbuch. Und zwar, die heutigen Witze werden gesponsert aus der Zeit vom Dezember 2018 bis Mai 2019. Oh. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, René, fang doch mal an. Okay. Witzbattle 29. Und hier kommt mein erster Witz. Weißt du, wie die Mama von Benjamin Blümchen heißt? Mutter Theresa. Der war gut. Der war gut. Ne? Ich habe mal eine Frage an dich, René. Berlin schreibt man am Anfang mit einem B und hinten mit einem H, oder? Nein. Hinten schreibt man nicht mit einem H? Stimmt. Eine Scherzfrage. Ja. Stefan, wie nennt man eine bewaffnete Gurke? Kaktus. Ah, die sind heute richtig gut, René. Ich bin erstaunt. Corona hat dir mehr Kreativität gelassen. Ne? Aber pass auf, René. Ich verspreche dir eins. Sobald der BER fertig ist, fange ich mit Sport an. Wirklich. Ja? Ich bin übrigens neulich aus dem Töpfergruß geflogen. Ich habe mich im Ton vergriffen. Genau. Der ist ja alt. Aber der war gut. Ja. Pass auf, jetzt noch ein richtiger Witz. Ein englischer Fußballer kommt in eine Buchhandlung und fragt, wo ist das Buch So wird England Weltmeister? Darauf die Verkäuferin, Märchenbücher gibt's im zweiten Stock. Ja, übrigens, ich habe in dem Zusammenhang einen, den habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich bin neulich aus der Bücherei geflogen, weil ich das Buch Frauenrechte in die Fantasieabteilung gesteckt habe. Ja. Jetzt hast du es dir, glaube ich, mit einigen Leuten verscherzt. Mann, das war ein Witz. Leute, das war nur ein Witz. Das war ein Witz, man muss auch lachen können. Ja, na? Wenn ich es ernst gemeint hätte, hätte ich es am Anfang der Sendung gesagt. Ja. Oh Mann, ey. Ja, René. Und übrigens, Frauen sind im Moment die hier mit am meisten die Welt am Drehen halten. Ne? Unsere Mädels sitzen in Supermärkten und trotzen der Ansteckungsgefahr, die da draußen ist, und verkaufen fleißig Sachen, außer Klopapier. Das klingt jetzt aber so, als wenn nur Frauen im Einzelhandel arbeiten würden. Es gibt auch 2 Männer im Einzelhandel, das stimmt. Also zumindest in meinem Einzelhandel hier. Echt? Also, nö, ich habe auch viele Männer, auf jeden Fall. Aber ich grüße einfach mal die 2 netten jungen Damen an der Kasse immer bei meinem Supermarkt um die Ecke. Ja, also eigentlich grüßen wir in Wirklichkeit alle, die im Moment tatsächlich den Laden am Laufen halten, und dazu gehört auch jeder, der nicht bei der Polizei, nicht beim keinen medizinischen Beruf hat, der nicht bei der Feuerwehr ist. Dazu gehört auch ihr, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und Homeoffice macht, denn das ist, glaube ich, das Beste, was man im Moment tun kann, sein eigenes Unternehmen zu unterstützen, weil euer Unternehmen wird ja irgendeine Bedeutung für irgendjemanden haben. Und ganz die genau. Bedeutung müsst ihr aufrechterhalten. Ja. Und Stefan und ich hoffen, dass wir im Rahmen dieser Sendung so ein bisschen Vorbildfunktion haben. Wobei ich denke, dass ihr komplett alleine drauf kommt und wahrscheinlich selbst schon euer Bestes gebt. Dann sei euch gesagt, ihr seid nicht alleine. So sieht's aus. Und hier nochmal ein kleiner Aufruf so nebenbei, weil mir gerade einfällt, ich werde demnächst wieder Blut spenden gehen, weil die Blutspenden werden benötigt, auch in Zeiten von Corona, gerade in Zeiten von Corona. Blut, Plasma, alles Mögliche. Also die Aufrufe sind da. Wer kann, sollte das tun. Gut, sehr schön. Ja. Also es gibt offenbar viele Möglichkeiten zu helfen. Ja, auch in dieser Zeit Unterstützung zu bieten und zu leisten. Sucht euch irgendwas aus. Ja. René, wie stellst du dir das denn vor in der nächsten Podcast-Folge in 2 Wochen? Was denkst du? Wie hat sich das Leben verändert? Was könnte noch passieren? Okay, also ich gebe meine Prognose ab für in 2 Wochen. In 2 Wochen werden wir wahrscheinlich wieder über Corona sprechen. Aber ja, ich fürchte auch. Da sind wir uns sicher, das wird noch nicht vorbei sein, klar. Ich bin guter Dinge, dass in 2 Wochen etwas Erleichterung in unser Leben kommt. Das heißt, die Kontaktsperre gilt nicht mehr? Ich sag mal so, ich möchte behaupten, dass sie reduzierter ist. Ich kann mir jetzt natürlich auch nicht genau... 3 Menschen. Die Gruppen dürfen größer sein. Nein. Ja. Eigentlich ist das, was ich gerade prognostiziere, eher Hoffnung als Prognose, ja. Weil das basiert natürlich nur auf Gefühlen und nicht auf Fakten. Und auf Hoffnung und Wünschen. Ja. Aber ich sage mal, ich wünsche uns so stark, dass das alles besser wird, dass ich sage, der Wachstum ist reduziert. Also wir werden sicherlich nicht in 2 Wochen noch nicht rückläufig sein, aber der Wachstum wird reduziert sein und die Maßnahmen werden gelockert. Genau. Möchtest du das? Und es gibt wieder Klopapier für alle. Ja, okay, genau. Ja. Du brauchst nicht mehr Rezepte mit Klopapier. In 2 Wochen verspreche ich euch, braucht ihr nicht mehr nach Klopapier suchen. In 2 Wochen werden die Regale voll sein mit Klopapier. Das klingt realistisch. Und dann kaufe ich endlich auch welches. Ja, deine Prognose, Stefan? Schwer zu sagen. Also ich fürchte, dass diese Maßnahmen, wie wir sie jetzt haben, noch eine Weile andauern. Ich glaube nicht, dass sie verschärft werden. Ich glaube auch eher, dass sie möglicherweise ein bisschen gelockert werden. Weil man darf ja auch nicht vergessen, es steht Ostern vor der Tür. Es sind Osterferien. Allerdings, wenn die Prognose so ist, dass die Maßnahmen erhalten bleiben, heißt es natürlich für alle Osterferien zu Hause, ne? Weil du darfst ja eigentlich nicht wegfahren. Ja. Aber da gucken wir mal. In 2 Wochen sind wir schlauer und da bin ich mal gespannt. Also von daher freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Und René, ich danke dir, dass du uns wieder begleitet hast heute. Ja, das war ja dann wieder mal ein gelungener Stubenhocker-Podcast. So ist es. Notgedrungen. Wir halten uns an die Regeln. Wir gehen nicht raus. Wir halten den Abstand. Wir haben ja jetzt einige Kilometer Abstand, ne? Genau. Richtig, die sollten ausreichen. Ja. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Denn irgendwas ist doch immer. Genau, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Und abschließend, fast hätte ich es vergessen, möchte ich noch herzliche Geburtstagsgrüße nachträglich an Sarah ausrichten. Und damit beenden wir den Podcast. Sarah, alles Gute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Genau, bis in 2 Wochen. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. Ich muss mich ganz schnell auf die Sendung vorbereiten. Ja, bereite dich mal bitte vor. Warte. Ich habe einen Stift. Okay. Ich mache nochmal kurz Fenster auf, ein bisschen Luft reinlassen, damit ich nicht einschlafe. heute nehme ich wieder im Stehen auf, aber an einer anderen Stelle in der Wohnung, weil es ist ja noch hell, da kann ich mich ja ans Fenster stellen. Kann ich rausgucken während der Aufzeichnung. So. Oh, mein Fensterbrett ist voll gesch**t, die Vögel sitzen auf dem Dach. So, dann muss ich ganz kurz noch für die Facts raussuchen für unser Songquiz. Achso, ne, ich habe mir schon ein bisschen was notiert. Hast du die für... Ich hab mich ja vorbereitet. Für den alten... Das Lied war ja richtig, ne? War ja easy. Das seid ihr jetzt noch nicht. Ah, ja gut, ich habe mich auf den Song vorbereitet. Es kann nur der sein, also... Der ist von 1994? Nein, 93. Hä? Der ist von 1994, der Song. Ich habe 93 hinzustellen. Wir nehmen mal lieber meine Facts, ne? Echt? Aber der hat doch in den Jahreschart 93 ist er doch schon aufgetaucht. Da kann doch nicht von 94 sein. Hm. Oder ich hab's nicht richtig geraten. Ich glaube, ich weiß es nicht. I'm ready. Na, das wurde ja Zeit. Gut, es ist 17.24 Uhr. Donnerstag, 26. März 2020, Take 1. Wie geht so eine Sendung eigentlich? Warte ganz kurz. Ich muss erst mal überlegen, wie so eine Sendung funktioniert. Ich habe Sorge, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie das heute wird. Warte, zum Beispiel das Datum von heute. 26. März. Ach ja, hast du eben gesagt. Welche Folgennummer? 29. Was, wirklich? Ja. Ich hätte jetzt 27 gedacht. So, nee, das war vor vier Wochen, ja. Das passiert, wenn man nicht aufpasst, ne? Ja. Ja, sehr gut, René. Na, was sagst du, Profi? Ja, gut. 70 Minuten, da kann man mit leben. 70, ja. Ich hatte versucht, mein Sprechtempo mit dem Auge auf die Uhr mal anzupassen. Ja, ich habe den Text... Ich brauche mich immer nur umdrehen, dann sehe ich meine Uhr. Dann okay. Ist es ganz gut. Ich habe den Text ganz genau so, wie du ihn mir aufgeschrieben hast, jetzt vorgelesen. Wie? Nein, den Dialog so. Vorbereitet. Nein. Ach so, der ist für die Outtakes jetzt, alles klar, verstehe. Ich habe dich durchschaut, René, ich habe gewusst, was du... Aber wir können auch ruhig den Leuten jetzt mal sagen, dass du dich überhaupt nicht vorbereitet hast. Du ja. Hast hier, wo wir... Im Vorgespräch hast du angefangen, dir Witze rauszusuchen, das ist richtig. Weißt du? So hier auf die Schnelle. Ich glaube, das ist rübergekommen, als ich das schon gesagt habe während der Sendung. Ja. Das musst du jetzt nicht nochmal betonen. Den Song hast du mir 5 Minuten vor der Sendung geschickt, damit ich gar keine Chance habe, mich richtig vorzubereiten. Ich finde das total unprofessionell, René. Du hättest ihn doch während der Sendung hören können, so wie jeder von unseren Zuhörern. Ich ja. Verstehe jetzt nicht, warum du dir da einen Vorteil verschaffen willst. Ich will nicht als doof dastehen. Nein, das ist dir aber nicht. Diese Folge nicht gelungen, Stefan. Nee, das Nein. Stimmt. Ey, du hast, ich habe ich ver. Oh, shit, ey. Eigentlich wollte ich dir noch danken. So dass es alle hören, wie toll du uns mit Informationen versorgt hast. Ich mach mein Gerät aus, okay? Nein, wirklich super, super. Also ich fand's echt eine super geile Vorbereitung von dir. Ich fand die Zahlen super interessant. Das meine ja. Ich ernst, auch wenn du dabei blöd lachst. Das macht das nicht unernster. Ich kann das gerade nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Nein, ich meine es wirklich ernst. Okay. Ich fand das cool und interessant, weil ich glaube, das ist das, was in dieser Sendung sonst gefehlt hätte. Wertvolle Informationen. Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Und immer an die Hörer denken. Mhm. Bom, Anklage, Quatsch, Anklage, Abmahnung. Flattert schon. Anzeige ist raus. Ja. Ich habe schon, hast du das auch gelesen? Dadurch, dass die ganzen Kinder jetzt zu Hause sind, die ganzen Schüler zu Hause rumhocken und die Lehrer, die Eltern hier jetzt auch noch Lehrer und Kinderbetreuer spielen müssen. Dadurch rechnet man jetzt im Moment damit, dass Eltern wahrscheinlich vor den Forschern einen Wirkstoff gegen Corona entwickeln werden. Ja, du kriegst so viele WhatsApp-Nachrichten, glaube ich. Ja, nee, ich finde es, also mir tun halt die Ehemänner leid, weil, guck mal, ja, die müssen Homeoffice machen. Weißt du, die Frau ist zu Hause, die Kinder sind zu Hause. Fußball läuft auch nicht im Fernsehen. Also das ist, glaube ich, die schlimmste Zeit für Männer im Moment, oder? Echt? Also ich sag dir jetzt mal meine Situation. Hier ist weder eine Frau noch ein Kind, noch vermisse ich Fußball. Da siehst du mal, wie unterschiedlich Realitäten sind. Ja, du bist ja auch komisch, weiß ich ja. Guck dir doch hier irgendwie ein Let's Play auf YouTube an von irgendeinem, weiß ich nicht, ja. FIFA nee, ich guck 1 mir oder die, so. Die alten Wiederholungen an von den Bundesligaspielen. Also, nee, so verrückt bin ich nicht, das muss nicht sein. Ja. Oh, aber ich bin diesmal so bist du müde, siehst immer. Du, letztes Mal ja, war ich nee, müde. Ja. Ich finde das so erschöpfend, diese, also, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich, wenn du niemanden um dich rum hast, dann bist du so auf deinen Rechner fokussiert. Ach, jetzt hör auf zu jammern, deine Bude ist doch voll. Nee, die ist eben nicht, also ich sitze halt hier eingekerkert alleine und dann hast du nichts anderes als den Computer und wahrscheinlich ist es doch schon, wenn du mal aufstehst während der Arbeit, um mal einen Kaffee zu trinken, mit dem Kollegen mal ganz kurz zwei Worte zu wechseln. Ich glaube, das hält doch so ein bisschen ab. Oder ich muss das Fenster einfach aufmachen. Ja, eben, dass mal frische Luft reinkommt. Da hörst du Geräusche von draußen, Autos hupen und so, weißt du? Nee, aber es geht mir auch so. Also an Homeoffice muss man sich echt gewöhnen. Und ich habe öfter das Problem, wenn ich dann Feierabend machen will, da kommt noch irgendwie ein Auftrag und ah, hier kannst du nicht noch schnell. Und oh, dann sitzt man wieder. Und also wie du schon sagst, man arbeitet auf jeden Fall länger im Homeoffice. Da muss man diszipliniert sein und sagen, nee, tut mir leid, jetzt ist Feierabend. Na, und ich, wie gesagt, ich hoffe, ich kann bald wieder ins Büro. Montag fahre ich ins Büro auf jeden Fall und ja, so lange wie es geht. Ja, na gut, Stefan. Dann denke ich doch, haben wir eine runde Sendung und dann hören wir uns in 2 Wochen. Ja. Stay home, sage ich nur. Ne? Ja, du auch. Ich drücke Stopp und den mache jetzt Armut, genau. Ja, wie, das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.